Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's move on to verse 16 of 1 John chapter 2. Kommen wir zu Vers 16 von 1. Johannes 2. For all that the world can offer us, the gratification of our flesh, the allurement of the things of the world, and the obsession with status and importance. Denn alles, was die Welt uns bieten kann, die Befriedigung unseres Fleisches, die Verlockung der Dinge der Welt und die Besessenheit von Status und Wichtigkeit. None of these things come from the Father, but from the world. Nichts davon kommt vom Vater, sondern von der Welt. I believe what the Apostle John describes here. Ich glaube, der Apostel Johannes beschreibt hier. Is what we already saw in the Garden of Eden. Was wir bereits im Garten Eden gesehen haben. Here, the Passion says the gratification of the flesh. The New King James Version, for instance, says the lust of the flesh. Hier heißt es in der Passion-Übersetzung die Befriedigung unseres Fleisches. In der New King James Version heißt es beispielsweise die Lust des Fleisches. And then, of course, the New King James says the lust of the eyes and the pride of life. Und dann heißt es in der New King James natürlich die Lust der Augen und der Stolz des Lebens. But look, I think the Passion, it makes a really good point there to help us understand this. Aber ich denke, die Passion-Übersetzung bringt es ja wirklich gut auf den Punkt, um uns zu helfen, dies zu verstehen. Remember, the context is that if you love in your heart this world or the things, you don't have the love of the Father in you. Der Kontext ist, wenn du diese Welt oder ihre Dinge in deinem Herzen liebst, hast du die Liebe des Vaters nicht in dir. And now John explains it a little better, what it actually means. Nun erklärt Johannes etwas genauer, was das bedeutet. And he says that the things that the world can offer, er sagt, dass keines der Dinge, die die Welt bieten kann, none of that has anything to do with the Father. Etwas mit dem Vater zu tun hat. The gratification of the flesh. Die Befriedigung unseres Fleisches. If I think of how many things Christians do to gratify their flesh, it's very sad. Wenn ich daran denke, wie viele Dinge Christen tun, um ihr Fleisch zu befriedigen, ist es sehr traurig. In the United States of America, in den Vereinigten Staaten, some of the largest company, they did a research. Hat eines der größten Unternehmen eine Studie durchgeführt. They simply wanted to find out what motivates the evangelical Christians to shop. Sie wollten einfach herausfinden, was evangelikale Christen zum Kaufen animiert. Because they wanted to get to that market, because about one, I think a quarter of Americans are evangelicals. Sie wollten diesen Markt erobern, denn ich denke, dass etwa ein Viertel der Amerikaner evangelikal ist. So that's about 80 million people. Das sind etwa 80 Millionen Menschen. And what the research found out is quite shocking. Die Ergebnisse der Studie sind ziemlich schockierend. The things that motivate evangelical Christians to buy things and the things that motivate non-Christians, it's the same thing. Was evangelikale Christen und Nicht-Christen zum Kaufen animiert, ist dasselbe. There's absolutely no different. Es gibt absolut keinen Unterschied. If I think how many people got into debt because they live by the gratification of the flesh. Denk nur daran, wie viele Menschen sich Schulden aufladen, weil sie nach der Befriedigung des Fleisches leben. They were always drawn away by the things of the flesh. Sie werden immer von den Dingen des Fleisches angezogen. Now when I talk about the things of our flesh, I don't believe it talks about our sinful nature in this context. Wenn ich über die Dinge unseres Fleisches spreche, glaube ich nicht, dass es sich in diesem Zusammenhang auf die sündige Natur bezieht. I believe it talks about our natural human nature. Ich glaube, es geht um unsere natürliche, menschliche Natur. And our natural human nature always tries to find satisfaction outside of God. Und unsere natürliche, menschliche Natur versucht immer, Befriedigung außerhalb von Gott zu finden. And if you think how many people do so many different things just to get a little short-term satisfaction. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen viele verschiedene Dinge tun, nur um kurzfristig ein wenig Befriedigung zu erlangen. And a lot of those things that gratify our flesh, our natural human being, they have a very high price. Viele dieser Dinge, die unser Fleisch, unsere natürliche menschliche Natur befriedigen, haben einen sehr hohen Preis. When I think how many relationships have been broken because of that. wenn ich daran denke, wie viele Beziehungen deswegen in die Brüche gehen. How many people got into terrible debt because of that? Wie viele Menschen deswegen in schreckliche Schulden geraten. How many people are fighting and not talking to each other all because they just want to gratify their flesh? Wie viele Menschen streiten und schlecht übereinander reden, nur weil sie ihr Fleisch befriedigen wollen. And the Bible says that none of these things have anything to do with the Father. Die Bibel sagt, dass nichts davon etwas mit dem Vater zu tun hat. Once we understand how serious the Bible is about this, sobald wir verstehen, wie ernst die Bibel das meint, we have to really stay away from these worldly things. Bringt uns das dazu, uns von diesen weltlichen Dingen fernzuhalten. Look, the next thing he says, als nächstes sagt er, the allurement of the things of this world. Die Verlockung der Dinge der Welt. To allure means to draw away, to attract. Verlocken bedeutet wegziehen, anziehen. The things of this world, they seem to have an incredible attraction, but at the end of the day, they bite you. Die Dinge dieser Welt scheinen eine unglaubliche Anziehungskraft zu haben, aber letztendlich beißen sie dich. During the pandemic, something very sad happened. Während der Pandemie ist etwas sehr Trauriges passiert. I'm not sure if this was a worldwide thing, but in Brazil, where I live, it was very strong. Ich bin mir nicht sicher, ob das weltweit der Fall war, aber in Brasilien, wo ich lebe, war es sehr stark ausgeprägt. The people were at home, they didn't go to work, so they said, had all day long, they had time to be on the internet. Die Menschen waren zu Hause, sie gingen nicht zur Arbeit, so dass sie den ganzen Tag Zeit hatten, im Internet zu surfen. And this was the perfect moment for some clever coaches. Das war der perfekte Moment für einige clevere Coaches, die ihre Kurse anboten. They became ridiculously wealthy from people who didn't even have a lot of money. Sie wurden unfassbar reich, sogar durch Leute, die nicht viel Geld hatten. I remember people going into debt because they were so sure. Ich erinnere mich daran, wie sich Menschen verschuldeten, weil sie so sicher waren. That if they buy their courses, they're going to be wealthy, they're going to be happy, they're going to be successful. Dass sie reich, glücklich und erfolgreich sein würden, wenn sie diese Kurse kauften. They were allured by the things of this world. Sie wurden von den Dingen dieser Welt angezogen. And they were left in debt, disappointed, broken. Und blieben verschuldet, enttäuscht und gebrochen zurück. Nothing that this world has to offer has anything to do with the Father. Nichts, was diese Welt zu bieten hat, hat irgendetwas mit dem Vater zu tun. So don't be allured by the things of this world. Lass dich also nicht von den Dingen dieser Welt verführen, verlocken. It's all fake. Es ist alles nur Schein. One of my first sermons I ever preached when I was about 16 or 17. Eine meiner ersten Predigten, die ich etwa mit 16 oder 17 Jahren hielt. It was Proverbs 10:22. Basierte auf Sprüche 10, Vers 22. The blessing of the Lord makes rich and it adds no sorrow to it. Der Segen des Herrn macht reich und er fügt kein Leid hinzu. See, if God takes care of me, I do not need to be allured away by the things of this world. Wenn Gott für mich sorgt, brauche ich mich nicht von den Dingen dieser Welt verführen zu lassen. I will see you tomorrow. Bis morgen.